Fünftes Kapitel: Die Haltlosigkeit der Schichtenhypothesen. Wir machten im vorigen Kapitel die Erfahrung, dass auch die beste aller synoptischen Theorien, die scheinbar wirklich stabil gebaute Zwei-Quellen-Theorie, eine ernsthaft kritische Belastungsprobe nicht auszuhalten vermag. Muss man nun also reumütig zu einem der im Eingangskapitel erwähnten anderen Lösungsversuche zurückkehren? Viele Theologen sind aber durch Schaden klug geworden und scheuen jetzt die spezifisch literarkritische Beschäftigung mit den Evangelien wie Kinder, die sich am Feuer verbrannt haben. Man muss darum auf einem anderen Wege der Lösung näher zu kommen versuchen, sagten sich beispielsweise die Formgeschichtler. Dass auch der formgeschichtliche Weg meilenweit an der Lösung vorbei in den Sumpf führt, in den Sumpf der Gemeindelegende, haben andere Untersuchungen im Teil 2 klargestellt. Der fundamentale Fehler, den die Formgeschichtler begehen, besteht bekanntlich in der verhängnisvollen Verwechslung der unter dem Zwange geschichtlicher Faktoren stehenden urchristlichen Überlieferung mit gewöhnlicher freischaltender Volksdichtung. Ohne Gemeindelegende als eiserne pseudokritische Ration können weder Literarkritiker noch Formgeschichtler auskommen. Ein gewisser Unterschied besteht insofern, als man sagen könnte, bei den Formgeschichtlern spukt das Gespenst der Gemeindelegende im Vordergrunde und am helllichten Tage, bei den Literarkritikern im Hintergrunde und zur nachtschlafenden Zeit. Die erste Sorte Kritiker nimmt die Tradition zum Ausgangspunkt der Untersuchung, die zweite Kategorie von Forschern flüchtet sich dagegen erst dann zur Legende, wenn das Wasser der Kritik alle sonstigen Inseln überflutet hat. Hinsichtlich eines Punktes sind sich beide Parteien aber einig. Es müssen sowohl in der mündlichen Tradition als auch in der schriftlich fixierten Überlieferung verschiedene Schichten angenommen werden. Und das Element, das diese Schichtenbildung in der Hauptsache verursacht hat, ist eben, nach Meinung beider Parteien, niemand anderes als die Gemeindelegende. Seitdem D.F. Strauss erstmalig durch die Mythisierung vieler Bestandteile der evangelischen Geschichte das Gespenst der Gemeindelegende heraufbeschworen hat, ertönt aus der Schar der neutestamentlichen Wissenschaftler unentwegt der Warnruf: Schichten beachten! Das Gespenst selbst wieder ganz zu verscheuchen, das kann, darf und will man nicht mehr, nachdem man herausgefunden hat, wie gut es als Deus ex machina zur Lösung vertrackter Überlieferungsprobleme zu gebrauchen ist. Vor allem kann man die Legende aus dem Grunde gar nicht mehr entbehren, weil man sich daran gewöhnt hat, gewisse dem modernen Christen und Theologen anrüchige Bestandteile des Lebens und der Lehre Jesu dem geheimnisvollen Wirken jenes Mythengespenstes zur Last zu legen. Unter den evangelischen Kritikern hat in den letzten 100 Jahren nichts solchen Beifall ausgelöst wie die Entdeckung, dass mit der Hypothese der Schichtenbildung angeblich ein historischer Kern der Evangelienberichte gerettet werden könne. Wie eine Erlösung von schwerem Druck empfand man es, als sich der Ausweg öffnete, die mythologischen Partien der Evangelien als später niedergeschlagene Schichtenmassen anzusehen, die man nur vorsichtig wieder abzutragen brauche, um das geschichtliche Urgestein bloßzulegen. Wir verstehen die große Genugtuung, die M. Maurenbrecher beim Niederschreiben solcher Sätze verspürte: Bei den Bestreitern der Geschichtlichkeit des Menschen Jesu hat man niemals für die Tatsache ein Auge gehabt, dass in der christlichen Überlieferung von Jesus verschiedene Schichten übereinander gelagert sind. Auf den späteren Stufen der Überlieferung hat nachweislich das legendarische Interesse gewaltet. Gerade daraus aber ergibt sich, dass diese älteste Stufe selbst nicht ebenfalls der legendarischen Dichtung der Gemeinde entsprungen sein kann. Sie ist nur zu verstehen als relativ treue Erinnerung an Ereignisse, die tatsächlich geschehen sind. Man erkennt sehr deutlich das Bestreben der Schichtenscheider, durch die mythischen Hüllen zu den historischen Jesus, wie er angeblich wirklich gelebt und gelehrt hat, vorzudringen. Und Schichtenschreider waren denn auch die Pfadfinder zu dem modernen liberalen Jesus. Allerdings ist gerade bezüglich der Hauptfrage, was denn nun in den Evangelien mythische Verhüllung und geschichtlicher Kern sei, niemals Einhelligkeit erzielt worden. Vom orthodoxen Theologen, dem die biblischen Berichte 100% historischen Kerninhalt bedeuten, bis zum Liberalen, der unter einer 99%igen Mythenmasse nur 1% Geschichtskern anerkennt, sind wohl schon alle möglichen Bruchteile der Überlieferung als Mythos bzw. Geschichtskern verkündet worden. Die Wichtigkeit unserer Frage, ob es Schichten in den Evangelien gibt, leuchtet also ein. Auf das Problem der Schichtung sind wir übrigens bereits einmal gestoßen, und zwar bei der Erörterung der Ur-Markus-Hypothese. Über den Ur-Markus sollte angeblich ein Bearbeiter, ein Verschönerungsrat, eine Schicht von malerischen Zusätzen abgelagert haben. Praktisch besteht die Arbeit eines kritischen Schichtenscheiders in der Hauptsache darin, zu ermitteln, ob ein Evangelium etwa aus einem einheitlichen Guss herrührt, wobei Einheitlichkeit der Tendenz eine Rolle spielt, oder ob ihm eine Vorform zugrunde liegt, die von einem oder mehreren Bearbeitern erweitert und vollendet wurde, oder ob ein Evangelium sich als eine Mischmaschschrift erweist, als mehr oder weniger lose zusammengefügte Kompilation aus verschiedenartigen Vorlagen oder Quellen, sodass von Einheitlichkeit der Tendenz keine Rede sein kann. Fraglos hat es gar keine wissenschaftliche Bedeutung, beliebige und beliebig viele Vorformen und Quellen willkürlich vorauszusetzen. Man muss schon irgendwelche Anhaltspunkte in den gegebenen Evangelien selbst besitzen, um berechtigt zu sein, von Schichten, die auf Quellen und Vorformen hinweisen, eines Evangeliums zu reden. Es gab und gibt noch heute viele Kritiker, die der Überzeugung sind, die erforderlichen objektiven Anhaltspunkte in allen vier Evangelien aufgefunden zu haben. Fleißig hat man seit Jahrzehnten die literarische Architektur der Evangelien studiert und glaubt, zahlreiche Beobachtungen gemacht zu haben, die das Vorhandensein von Schichten, also Quellen, einwandfrei erweisen sollen. Lasst uns prüfen, ob jene Forscher mit ihrer Behauptung Recht behalten. Wir wenden unsere Aufmerksamkeit zuerst dem Markus-Evangelium zu und stellen die Frage: Gibt es Schichten im Markus-Evangelium? Mit bemerkenswerter Einmütigkeit wird diese Frage von den Vertretern der kritischen, liberalen Theologie bejaht. Wenigstens zwei Schichten im Markus-Evangelium nehmen ja auch die Anhänger der Zwei-Quellen-Theorie an, einerlei, ob sie einen Ur-Markus oder eine synoptische Grundschrift als die angeblich erste Schicht gelten lassen. Im Folgenden will ich dem Leser die interessante Bekanntschaft mit einigen Schichtenscheidern vermitteln, soweit ihre Arbeit sich auf das Markus-Evangelium erstreckt.